Laut der südkoreanischen Zeitung Hangyori wurde am 3. Juni in einem Theater in Yokohama, der Präfektur Kanagawa, Japan, ein Schauspiel aufgeführt, das das Massaker der japanischen Imperialisten an den Koreanern in der damaligen Zeit des großen Erdbebens in Kanto zeigt. Der japanische Regisseur, der auch das Szenarium für dieses Schauspiel geschrieben hat, hat es anhand des Tagebuches seines Vaters und der historischen Urkunden geschaffen, um den neuen Generationen die Wahrheit über das Massaker der Japaner an den Koreanern in der damaligen Zeit des großen Erdbebens in Kanto richtige Erkenntnis zu geben.